seine Kälte. Zerstörtes Relief erzeugt diverse Rätsel dieses Ortes. Ein Raum, ein Platz, wo die Enge mich berührt und wirklich belauscht. Lange suchte ich danach. Kleine Lichter, Flammen züngeln noch, geben schwachen Schein. Bergen verborgene Blicke, von anderen Wesen verängstigt, kauert eine arme Seele, Tränen fließen, sie ist zu schwach, um zu fliehen. Lange suchte ich danach. Doch lächelt mein Körper, mein Gesicht. Gutgesinnt reiche ich meine Hand. Zögernd, ganz langsam, fasst sie danach und sie schließt mich umarmend ihre Augen. Lange wartete ich darauf. Einige Schritte noch. Dort ist der Platz. Wo ich das Glück einst fand, dann strahlend töteten, wo andere von Hitze verbrannt. Dann sank in schreiende Kehlen flog, wo das Leben versank, dann ein Mensch einsam seiner Furcht ertrank. Ich wartete darauf. Nun bin ich wieder hier, halte meine schlummernde Zukunft in den Armen meines Geistes. Wie lieb und warm, oh wie lieb und warm, und ich steige mit dir hinab in meine Welt. Lange wartete ich darauf.